Let's pray. Wir wollen beten. Father, thank you for this time. Vater, danke für diese Zeit. I pray that you bless these words to our hearts. Und ich bitte, dass du diese Worte segnest in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's go back to 2 Corinthians 4. Wir wollen dann nochmal zurückgehen in den 2. Korintherbrief, Remember, Kapitel 4. The highest book in the Bible is the book of Ephesians. Das höchste Buch in der Bibel ist das, der Epheserbrief. There's no book in the Bible that goes to such heights. Und es gibt kein Buch in der Bibel, das eben so hoch hinausgeht inhaltlich. There's no book in the Bible that goes to such depth as 2 Corinthians. Aber es gibt auch kein Buch der Bibel, das so in die Tiefe geht wie der 2. Korintherbrief. Like we said last week, it's really the meat and potatoes. Und wir haben letzte Woche schon gesagt, es ist wirklich das Fleisch und die Kartoffel des christlichen Lebens. Let's just read a few verses that we've read already. Und wir wollen ein paar Verse lesen, die wir schon einmal gelesen haben. Paul writes in verse 8 of chapter 4. Paulus schreibt in Kapitel 4, Vers 8. We are afflicted in every way. In allem sind wir bedrängt, That's the normal Christian life. Und das ist das normale christliche Leben. If you want to be a Christian servant, wenn du ein christlicher Diener sein möchtest, Paul was afflicted in every way. Paulus schreibt, er war in jeglicher Art bedrängt, but not crushed. Aber nicht erdrückt. We are afflicted in one way and we are destroyed. Wir sind oft in einer Art und Weise bedrängt und werden sofort erdrückt. One thing goes wrong and we're done. Eine Kleinigkeit geht schief und wir sind schon am Boden. The normal Christian life, if we're mature, und das normale christliche Leben, wenn man reif ist, we are afflicted in every way. Ist man auf allerlei Weise bedrängt. This is the normal Christian life. Und das ist das normale the church christliche Leben. Will be afflicted in every way. Die Gemeinde wird bedrängt sein in jeglicher Weise. The maturity of the church is not that we don't have problems. Und die Reife einer Gemeinde besteht nicht darin, dass wir keine Probleme the maturity mehr haben. Of the church is what we do with the problems. Die Reife einer Gemeinde wird darin gemessen, wie man mit den Problemen umgeht. We are afflicted in every way, but not crushed. Wir sind bedrängt in jeglicher Weise, aber nicht erdrückt. Perplexed. Keinen Ausweg sehen. We have no idea what to do. Das heißt, wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. But not despairing. Aber nicht ohne Ausweg. Persecuted. Verfolgt. But not forsaken. Aber nicht verlassen. Struck down. Niedergeworfen. And not destroyed. Aber nicht vernichtet. Verse 11. Vers 11. For we who are alive are constantly being delivered over to death. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert. Surrendered by God. Von Gott überliefert. To situations. Oder in Situationen gegeben. God is doing it. Gott macht das. God is surrendering us. Und Gott gibt uns hin. Job chapter 1. God surrendered Job to Satan. Und in Hiob steht, dass Gott dem Hiob, dem Satan, übergeben God hat. God provoked Satan. Und hat ihn Satan herausgefordert. He boasted to Satan. Oder ihm ja, vor ihm geprahlt eigentlich. He brought attention to Job. Und hat die Aufmerksamkeit auf den Hiob gelenkt. To Satan. Satans Aufmerksamkeit. So, Satan, have you considered Job? Hast du dir schon mal Hiob angesehen? That's my boy. Have you seen Job? Das ist mein Junge. Kennst du den Hiob? Yeah, I've seen him. Sag, ja, Hiob kenn ich. You have a hedge around him. Du hast so eine Schutzwall um That's ihn why herum. He's so happy. Und deswegen ist er so gut drauf. You pay him to love you. That's the issue. Denn du bezahlst ihn ja dafür, dass er dich liebt. Darum geht's eigentlich. Remove the hedge and we'll see what he does. Also nehmen wir mal den Wall weg und sehen wir mal, wie der Hiob sich the tut. The hedge is gone. Die Mauer, der Schutz ist Gott. I am surrendering him over to you. Und so sagt Gott, ich übergebe ihn dir. And let's just see what's in his heart. Und lass uns sehen, was in seinem Herzen ist. And you can read the rest of Job. Und dann kann man das restliche Buch Hiob lesen. He was not a perfect man. Er war kein vollkommener Mann. God validated him in the eyes of Satan. Gott hat ihn wertgeschätzt in den Augen Satans oder vor Satan. God revealed a heart of faith. Und Gott hat ein Herz des Glaubens and gezeigt. And yet God showed that Job was not perfect. Und Gott hat aber auch zeigen lassen, dass Hiob nicht perfekt and war. When he was provoked to the absolute max. Und als er wirklich bis zum Maximum provoziert not wurde, by Satan, but by other believers, oder versucht wurde, nicht durch Satan, sondern durch andere gläubige Menschen, they pushed him to the max. Man hat ihn wirklich also an den Rand gedrängt. Then he reacted. Dann erst hat der Hiob reagiert. But God forgave him. Aber Gott hat ihm vergeben and blessed him. Und hat ihn gesegnet. Okay, let's go further. We are delivered for Jesus' sake. Wir werden übergeben um Jesu willen. Jesus needs us. Jesus braucht uns. Why? Warum? So that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. So death works in us. Folglich wirkt der Tod in uns. But life in you. Das Leben aber in euch. This is the way the kingdom functions. Und so funktioniert das Reich. We are sown into death. Wir werden in den Tod gesät. And life comes out of death. Und das Leben kommt aus dem Tod heraus. Let's go further. Verse 15. Vers 15. For all things are for your sakes. Denn alles geschieht um euretwillen. Everything is for our sake. Alles ist um unseretwillen. And that word all is an absolute. All things. Dieses Wort alles ist ein absolut alles. And this is what it means. This is my RPAV version, right? RP, Rob Prokop. This is my Rob Prokop. AV, what does that mean? American. It should be, yeah, American version, right? For it should be RPV. For all things that are happening to us. Denn, also ich habe es etwas hervorgehoben. Denn alle Dinge, die uns geschehen, are for your sakes. Sind um euretwillen. That's what the context tells us. Das ist der Kontext in diesem Kapitel. Death works in us and life to you. Der Tod wirkt in uns und das Leben für euch. All things that are happening to us are for your sake. Alles, das uns geschieht, also der Apostel, den Aposteln, ist um euretwillen. I saw this really clear when I started going to Russia every year. Und ich habe das sehr deutlich erkannt, als ich eine Zeit lang jedes Jahr in Russland war. I would have so much to say to them. Es war so viel, was ich mit ihnen teilen wollte. I remember going to a meeting at 6 o'clock in the evening. Und ich kann mich erinnern, es war ein Meeting um 6 Uhr am Abend. And I was speaking. Und ich war der Sprecher. And I said to Pastor Vasily, how long shall I speak for? Und ich habe den Pastor Vasily gefragt, wie lang soll ich heute sprechen? And he said until 11. Und hat gesagt bis 11. I said, do I get a break? Und ich habe gesagt, gibt's eine Pause? He said, do you need one? Naja, brauchst du eine Pause? I said, maybe. Ich sag, vielleicht, ja. He said, how about 5 minutes every hour? Wie wär's mit 5 Minuten nach jeder Stunde? I said, I'll take it. Und ich sag, okay. And he said to me, it's incredible how much you have to say and how much wisdom you have. Und er gesagt, es ist unglaublich, wie viel du zu sagen hast und wie viel Weisheit darin liegt. And I said, I'm only telling you what I learned through the hell I went through this year. Und ich erzähle ihm nur das, durch die Schwierigkeiten, durch die Hölle, die ich im letzten Jahr durchgegangen bin. So his attitude was like, I hope you go through more hell. Und also seine Einstellung war so, ich hoffe, du hast weiter solche Probleme. But then it became very clear to me. Aber dann wurde mir klar, the situations that I would go through here, dass die Situationen, die ich hier in Wien durchmachte, were not just for me. Nicht nur für mich waren. It was a learning process. Es war ein Lernprozess. God wanted to show me something. Und Gott wollte mir Dinge zeigen. He needed to put me in situations that were beyond my understanding and capacity. Und musste mich in Situationen stellen, die über mein Verständnis, über meine Kapazität hinausgingen. He needed to surrender me. Und es war ihm notwendig, dass mich to situations hat, that would almost consume me. In diese Situationen, die mich also wirklich fast verzehrt haben. So that when we come out the other side, dass wenn wir dann auf der anderen Seite we have a story. We have a story. Wir eine Geschichte haben. And that's our inheritance. Und das ist unser Erbe. When we get to heaven, we'll be talking about our story. Und wenn wir im Himmel sind, dann werden wir über unsere Geschichte sprechen. What God did in our lives. Was Gott in unserem Leben and getan that's, hat. That's mine forever. Und das ist etwas, das mir gehört. So that when you sit down with Abraham, dass wenn du dich mit Abraham hinsetzt, and you will at some point, und irgendwann wird das so sein, whether it's in 100 trillion years, at some point it will come around that you Jahre noch dauert, are sitting with Abraham. Aber irgendwann sitzt du dann zusammen mit and Abraham. And he says, "Child, tell me your story." Und dann sagt er, Kind, erzähl mir deine Geschichte. Oh, I was from Vienna. Er sagt, ich komme aus Wien. I always wanted to go to Vienna. Wien. Ich wollte immer schon einmal you know, nach I Wien. Love Mozart, and I have it on CD up here. It's also, wonderful. Ich hab Mozart auf CD hier. You actually live there? Und du hast dort gewohnt? Yes. Sag ja. Tell me your story, child. Okay, dann erzähl mir deine Geschichte. Tell me the wonders of God in your life. Erzähl mir die Wunder, die Gott in deinem Leben getan hat. At that hat. Point, the darkest times of our life will be our greatest friend. Und dann werden die dunkelsten Zeiten in unserem Leben unser bester Freund sein. Because those times were the times where we got to know God. Denn in diesen Zeiten haben wir Gott erfahren. All things that are happening to us are for your sakes. Alle Dinge, die uns geschehen, geschehen um eure Now watch, if I don't continue in faith, aber wenn ich nicht im Glauben fortfahre, then whose sake is it for? Dann wem nützt das etwas? We are being prepared. Und wir werden vorbereitet. Everything that Patricia was going through, alles was die Patricia erlebt in hat, the last few years, in den letzten paar Jahren, was for this moment. War um dieses Augenblicks willen. So she could have a story. Damit sie eine Geschichte hätte. To encourage the saints. Um die Heiligen dort zu ermutigen. So that the grace which is spreading to more and more people. Und Vers 15, damit die Gnade zunehme durch eine immer größere Zahl. What grace? Welche Gnade? What people? Welche Zahl geht's hier? The grace that is revealed in my story. Also die Gnade, die offenbar wird in der Geschichte, die What ich erzähle. God is doing, his faithfulness. Was Gott tut und seine Treue. That I had trouble on every side, but I was not in despair. Und dann hatte ich Bedrängnis von allen Seiten, aber ich bin nicht verzweifelt. That I was struck down, but I was not knocked out. Und ich werde niedergeworfen, aber ich wurde nicht erdrückt. And I'm still going. Und ich bin immer noch auf meinen Beinen. Still real. Und es ist immer noch wahr. And that God is still working in me. Und Gott wirkt immer noch Dinge in mir. Both to will and to do. Und er hat das Wollen und das Vollbringen. And people are watching. Und die anderen schauen zu. Not everybody watches in faith. Nicht jeder schaut Problemen zu im Glauben. There's a lot of critics. Es gibt viele Kritiker. But there's also people whose hearts are being touched. Aber es gibt auch Menschen, deren Herzen berührt wird. The grace is spreading to more and more people. Die Gnade breitet sich aus. Do you know how many people are giving thanks that our church exists? Und wisst ihr, wie viele Leute dankbar sind dafür, dass es unsere Gemeinde gibt? We have no idea. Wir haben keine Ahnung. No davon. Idea. I write in my journal, Lord, I thank you, and I name other churches and other preachers. I thank God for them. Und ich schreibe in mein Tagebuch rein, ich schreibe Danke, Herr, und ich nenne sie beim Namen, andere Gemeinden, andere Pastoren. A whole page and thank you for him and them and for them and them and them and them and them and them and them and their lives are bringing thanksgiving to my lips to God. Und weil sie den Dank geben an mich und diesen Dank auf meinen Lippen dann zu Gott. And they have no idea. Und sie wissen das gar nicht. No idea, but I know that they are there and they're pressing on. Aber ich weiß, dass sie da sind und dass bei ihnen auch ein Fortschritt ist. Und ich beobachte ihr Leben aus der Distanz und ich werde dadurch gesegnet. Und jemand beobachtet auch unser Leben aus einer Distanz. Und oft nicht nur aus einer Distanz, sondern oft aus sehr großer Nähe. Right in the family. Also direkt in unserer Familie. Let's go further. Okay. Back up for a second. So that the grace which is spreading now go. Also damit die Gnade may cause the giving of thanks to abound to the glory of God. Und die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Therefore do not lose heart. Deshalb ermatten wir nicht. Therefore. But though our outer man is decaying. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Manche von euch, die letztes Jahr noch keine Brille hatten, haben heuer eine Brille. Manche überlegen sich Haartransplantationen, an die sie letztes Jahr noch nicht gedacht haben. Manche überlegen sich, sich ins Fitnessstudio einzuschreiben, und das war letztes Jahr noch nicht. Aber manche machen vielleicht Sit-ups und mussten das auch vorher noch nicht. The body is decaying. We are getting older. Der Mensch zerfällt, er wird aufgerieben. Wrinkles are coming. Es kommen die Falten. And slowly we are getting more tired and we are getting achy und langsam werden wir immer müder und uns tun mehr Dinge weh. The outer man is decaying. Der äußere Mensch ever so slowly. Ganz ganz langsam natürlich. But yet the inner man is being renewed day by day. Aber der innere wird Tag für Tag erneuert. But for some it's month by month. Für manche ist es aber Monat für Monat. There are even some year by year. Oder für manche ist es vielleicht nur von einem Jahr zum anderen. And for many it's just week by week. Und für manche von einer Woche auf die andere. But it's actually should be day by day. Aber es sollte Tag für Tag Erneuerung stattfinden. I hope I have it. I want to read something I think I brought. Und ich möchte gerne etwas vorlesen, das ich mitgebracht habe. Ich habe dieses E-Mail mitgebracht. Jawohl. Okay. Email I got from a teenager this week. Also ein Teenager hat mir diese Woche ein E-Mail geschrieben. Dear Pastor Rob, lieber Pastor Rob, du hast mir dann ein paar, no, Sorry. Du hast mir dann ein paar Tipps gegeben. This is not the beginning. Also, das ist nicht der Anfang. Ich lese es einfach aus der Mitte raus. You gave me a couple of tips. Du hast mir dann ein paar Tipps gegeben und sie haben mir so sehr geholfen. And they have really helped me. Ich freue mich jeden Tag mehr darauf, in Gottes Gegenwart zu treten. I'm so happy to get into the presence of God daily. Ich bekomme da immer so einen wunderbaren Frieden. I always receive this incredible peace. Und ich komme zur Ruhe. And I rest. I come to rest. Es tut einfach so gut. It's just so wonderful. Eine Stunde habe ich zwar noch nicht geschafft. I haven't made it to 1 hour yet. Aber 45 Minuten. But 45 minutes. So langsam lerne ich Gott wirklich zu lieben. So slowly I really start to love God. Jeden Tag mehr. Every day more. Da bekommt man richtig Gänsehaut. You really get goosebumps. Und Bauch kribbeln in seiner Gegenwart. That's the funny feeling in your stomach. That's a goal. Tor. Beautiful, unbelievable. Und das ist für mich ein Tor. What's the vision? Was ist die Vision? To bring as many people as possible into a living relationship with Jesus Christ. So viele Menschen wie möglich in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu bringen. Both locally. Lokal and globally. Und global. And that includes believers. Und das schließt auch Gläubige ein. That we would all deepen our relationship to Him. Dass wir alle unsere die Beziehung vertiefen. Day by day. Täglich. Day by day is really a discipline. Und täglich, you know why? Ist wirklich eine Disziplin. Because sometimes, wisst ihr warum? I don't want to go talk to God. Denn manchmal möchte ich nicht mit Gott sprechen. Because I've had a nasty day and I have an attitude. Denn weil ich einen sehr schlechten Tag hatte. And I know I have an attitude and I know when I talk to him he's going to ask me about my attitude. Und wenn ich mit ihm rede, weiß ich, dass er es auf den Punkt bringt, and meine schlechte I think Laune. I don't want to have my quiet time yet. I need more time. Und ich denke, ich möchte noch nicht meine stille Zeit machen. Later, ich brauche noch a little mehr Zeit. Later. I still have an attitude. Okay, dear Father. Nachher bin ich immer noch schlecht drauf, aber ich sage mir dann, okay, lieber Vater. Me and you both know I have an attitude. Let's deal with it right now. Wir beide wissen, dass ich heute nicht gut drauf bin, also lass uns es gleich angehen. But if I don't have a day to day, I could let that attitude go on for weeks, months, years. Aber wenn ich das nicht Tag für Tag hätte, würde vielleicht diese schlechte Laune oder diese Einstellung Tage, Wochen, Jahre so weitergehen. Let's go further. For the momentary light affliction is producing for us. Denn das schnell vorübergehende leichte unserer Bedrängnis. That light affliction is the situation that we're in. Diese leichte Bedrängnis ist eine Situation, in der wir uns whatever befinden. It is, financial, emotional, egal was ist, finanziell, emotional oder psychologisch, domestic or at work oder or in school, in der Familie oder in der Arbeit oder whatever in der Schule, egal was es ist. For the momentary light affliction. Also diese leichte Bedrängnis, producing something for us. Sie bewirkt etwas für it's uns. Actually my friend. Und ist eigentlich mein Freund. Because it's giving me an opportunity to have a story. Weil diese Bedrängnis mir die Möglichkeit gibt, eine Geschichte about zu entwickeln. God's grace in my life. Über die Gnade Gottes in meinem that Leben. Other people can thank God about. Und über diese Geschichte können andere dann vielleicht it's producing preisen. For us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Und bewirkt ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Now watch this. While we look not at the things which are seen, da wir nicht das Sichtbare anschauen, but at the things that are not seen, sondern das Unsichtbare. For the things that are seen are temporal, denn das Sichtbare ist zeitlich. But the things that are not seen are eternal. Das Unsichtbare aber ewig. Now think about that. Und denkt einmal the darüber things nach. That are seen, die Dinge, die man sehen kann, is a situation I'm in. Sind die Situationen, in der wir uns befinden. You see the spouse that you can't get along with. Vielleicht der Partner, mit dem man irgendwie nicht zurechtkommt. You see the teenager that's so rebellious. Oder der Teenager, der so sehr rebelliert. The people at work that persecute you. Die Leute in der Arbeit, die dich mobben. The people at school that laugh at you. Oder die in der Schule, die dich verlachen. You look at yourself and you think, what a situation. Und du siehst dich selbst an und denkst dir, was für eine Situation ist das bloß. Meine Gesundheit oder dies und das. But it says we don't look at the things that are seen. But we look at the unseen. Aber steht hier, wir schauen nicht auf das, was sichtbar ist, sondern auf das Now, Unsichtbare. This is really key to understanding the whole thought behind Paul's message. Und das ist ein echter Schlüssel, um den Gedanken hinter der Botschaft des For Paulus years, zu verstehen. I used to think, okay, I don't want to look at the seen, I want to look at the unseen. Und ich habe mir das oft so vorgestellt, jahrelang, ich möchte nicht auf das Sichtbare schauen, sondern ich möchte auf das Unsichtbare so schauen. So I would think of heaven. Und so habe ich, ja, in dem Sinne, ich denke jetzt an den Himmel. My future abode, where I'm going to live. Meine zukünftige Angels around the throne Behausung, of wo ich wohnen werde, die Engel um den Thron Abraham Gottes. And Isaac Abraham, Isaac. I think of the unseen. Also die Dinge, die man eben nicht sehen kann jetzt. But it didn't really help me so much. Aber das hat mir nicht so sehr geholfen. I don't think that's what it's talking about. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Vers darüber spricht. I think the unseen. Ich glaube, das Unsichtbare hier ist primarily the purpose of God in the situation. Ist der Sinn in der Situation, den Gott in die Situation hineingelegt hat. So I'm not actually looking to heaven. Und so schaue ich eigentlich nicht irgendwo in den outside, Himmel. Outside, but I am. I'm looking to God in heaven with His purpose. Also ich schaue eigentlich auf Gott und was er da gerade I'm not looking at all the articles that are in heaven. Ich schaue nicht like die ganzen anderen, das Zubehör, das da im Himmel herumsteht. The stage that Jesus is standing on. Die Bühne, auf der Jesus steht. You know, what His throne looks like. Oder wie sein Thron aussieht. The unseen things are all that God is doing in the situation. Sondern die unsichtbaren Dinge sind die Dinge, die Gott in einer Situation tut. Now, here's my principle. Und hier ist mein Prinzip. Listen. Until we dare to believe God is in control. Bis wir uns nicht getrauen zu glauben, dass Gott die Kontrolle über hat. God can never control us to change the situation. Kann Gott uns nie kontrollieren, um die Situation zu verändern. Until we dare to believe God is in control. Bis wir uns nicht getrauen zu glauben, dass Gott die Kontrolle hat. God will never have control of us to change the situation. Wird Gott nie die Kontrolle über uns haben, um die Situation zu verändern. This is a huge thing. Und das ist eine ganz große this Sache. Is where we're sown into the ground to die. Das ist der Augenblick, wo man in den Boden gesät wird, um zu sterben. Because as humans, we want to be in control. Denn als Menschen wollen wir gerne Kontrolle behalten. We want to do things. Und wir möchten Dinge tun. We want to make things happen. Und möchten Dinge geschehen lassen. But God is in control. Aber Gott hat die Kontrolle. And just that thought immediately brings peace into my heart. Und allein dieser Gedanke bringt einen Frieden in mein Herz. You're in a situation, you're wondering, God, use me to do something. Use me to do something. Du bist in einer Situation und du sagst dir, Gott, verwende mich, um etwas zu tun. Verwende mich jetzt. I'm your instrument. I'll be faithful. I'll be courageous. Ich bin jetzt dein Instrument. Ich werde es treu sein, auch mutig sein. Everything's out of control. Alles läuft hier aus dem Ruder. And I am your servant. Und ich bin dein Diener. Let's bring it in control. Los, lass uns das unter Kontrolle bringen. Okay. Und dann kommt vor Gott sagt, okay. Listen, Gabriel, Michael. Okay, Gabriel. Everybody. Michael, alle hört mal it's her. All out of control. Es ist alles außer Kontrolle geraten. Listen to him. It's all out of control. Hört nur, was er sagt. Oh my ja, alles ist außer Kontrolle geraten. What shall we do? Was sollen wir jetzt tun? It's all out of control. Es ist alles außer Kontrolle. But thank me that we have him. Aber danke, dass if wir I ihn can haben. Somehow get my grace to them. Irgendwie muss ich meine Gnade jetzt auf ihn he will bring it into control. Dann wird er das Ganze schon wieder unter Kontrolle bringen. God will never use me until I just stop. Und Gott wird mich aber nie verwenden, bis ich nicht aufhöre. And believe, dare to believe. Und mich getraue zu glauben. He's in control. Dass er alles unter Kontrolle hat. Situation in Konya. Die Situation in Konya. God is in control. Gott hat die Kontrolle dort. He's in control. Er hat die Kontrolle. He didn't lose control. Er hat die Kontrolle nicht abgegeben oder verloren. And if we know he's in control. Und wenn wir wissen, dass er in then I become a candidate for him to use in the situation. Dann werde ich ein echter Kandidat, den er in der Situation verwenden kann. But while I'm reacting and frustrated aber während and fearful ich jetzt einfach darauf reagiere und and frustriert insecure bin, und ängstlich and reactionary, bin und unsicher, I'm not a servant bin ich kein Diener in the situation. In dieser Situation. It's just me. Es ist einfach nur ich. A seed that has not fallen to the ground. Ein Same, der noch nicht auf den Boden because gefallen in ist. My pride, denn in meinem Stolz and in my self-will, und in meinem Eigenwillen I will help God. Möchte ich Gott helfen. And bring things under control, und möchte Dinge because unter Kontrolle obviously bringen. God does has nothing under control, denn offensichtlich really hat Gott I mean, nichts unter Kontrolle. He ich meine, does, ja schon, but he doesn't. Aber auch nicht. So I will help him. Also helfe ich ihm. And he doesn't like that. Und Gott mag das nicht. I asked him, he said he didn't like it. Und ich habe ihn gefragt und er hat mir gesagt, er okay, mag das nicht. Let's go further. And look at Psalm 34:19, and we'll start to close. Und schaut euch nochmal den Psalm 34 an, und ich komme damit zum Ende. This is one of my favorite verses in the Bible. Einer meiner Lieblingsverse der Bibel. Many are the afflictions of the righteous. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Vielfältig. Just understand that. Many. Einfach vielfältig, muss man verstehen. But the Lord delivers him out of all. Aber aus all dem. Everyone. Aus allem rettet ihn der Herr. It's our whole life. We're just being delivered out and delivered out. Wir werden einfach da. Yeah. Yeah, another situation. Okay. Oder eine neue Situation. He delivers them out of all. Und er rettet sie aber aus allem. But the next verse is the key. Aber der nächste Vers ist der Schlüssel. He keeps all his bones, not one of them is broken. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Do you recognize the verse? Und erkennt ihr diesen Vers wieder? It's messianic. Es ist ein messianischer Vers. It's a prophecy about Christ. Eine Prophezeiung auf Christus. About the crucifixion. Und da spricht auf die Kreuzigung an. Verknüpft. It's coupled with the verse in front of it. Und dieser Vers hängt aber zusammen, ist verknüpft mit dem Vers davor. Right? He will deliver him out of all. Er wird ihm aus allem helfen. But his bones will not be broken. Aber seine Gebeine werden nicht gebrochen it's werden. It's telling us that the whole passion of Christ. Und es erzählt uns, dass die ganze Leidensgeschichte which was des Christus, so out of control. Die so außer Kontrolle I mean, war. The Romans were doing what they wanted. Ich meine, die Römer haben das gemacht, was the sie wollten. Sanhedrin was doing what they wanted. Und der Sanhedrin, der Hohe Rat, hat auch das Jesus gemacht, was was sie wollten. Like a ragdoll. Und Jesus hat man hin und her geschossen zwischen den einzelnen Behörden. Und man hat ihn geschlagen, gegeißelt they und put den the crown Bart of thorns ausgerissen. On him. Die Dornenkrone they aufgesetzt. Beat him with the cat of nine tails. Und gegeißelt. He threw the cross on him. He had to drag it up the hill. He was falling everywhere, und bleeding. Und sie haben das Kreuz aufgeladen und den Berg hinaufgeschleppt und er hat geblutet they und threw the cross down. They threw him on it. Und haben das Kreuz auf den Boden gelegt und ihn draufgelegt. They nailed him to the cross. Und haben ihn angenagelt. Mercilessly. Gnadenlos. Lifted the cross up. Das Kreuz hoch aufgerichtet. He hung there for 6 hours. Und dann ist er 6 Stunden dort gehangen. And who was in control? Und wer hatte die Kontrolle über das Ganze? God was in control. Gott hatte die because Kontrolle. Not one bone would be broken. Denn nicht ein Knochen würde gebrochen werden. God was ultimately in control. Gott war also ultimativ and the, in Kontrolle. Christ's purpose und der Sinn, der Zweck Jesu was to be the Lamb of God. War es, das Lamm Gottes zu sein. God has a purpose in every situation. Und Gott hat einen Zweck in jeder Situation. And if I don't come to grips and dare to believe. Und wenn ich das nicht annehmen kann und mich wirklich getraue zu glauben. If I don't dare to believe that God is in control up in northern Liberia. Und wenn ich mich nicht getraue zu glauben, dass Gott die Kontrolle hat, auch in Norden Liberias. Why would I ever want to go back? Wieso würde ich dann jemals dorthin zurückkehren wollen? You have to dare to believe he's in control. Man muss sich einfach getrauen zu glauben, dass Gott die Kontrolle hat. Or else I lose my peace. Sonst verliere ich meinen I lose Frieden. My joy. Und ich verliere auch meine Freude. I live in insecurity. Und ich lebe dann in einer Unsicherheit. And I neutralize myself as someone God wants to use in the situation. Und ich neutralisiere mich als jemand, den Gott in einer Situation verwenden möchte. If God is in control of the whole passion of Christ. Wenn Gott die ganzen Leidensweg Christi unter Kontrolle not hatte. Not one bone was broken. Und nicht ein Knochen gebrochen 220 wurde. Bones, right? We have in our body. Ich glaube, wir haben so 220 something Knochen. Like that, 212. Oder 212, 213. Sowas, some people have 212, 15. Vielleicht haben manche mehr. Depends manche who weniger. You are, right? Now, how many bones? 212? Weiß nicht, wie viele gibt's? Any doctors here? Irgendwelche Ärzte? Any nurses? Krankenschwestern? Any Sunday school kids? How many? 212, I think. Not one, not something in the ear, not also, like the tip of the finger. Kein Knochen wurde gebrochen, kein nothing, because God would not allow it. Weil Gott es nicht zugelassen hat. Now let's close with another verse and I'll pray. Watch. God who comforts, this is 2 Corinthians, this is actually chapter 1. I'm sorry, watch this. Und ich glaube, ich habe das hier falsch beschriftet, das muss verse, Kapitel 1 sein. God who comforts us in all our affliction. Der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, so that we will be able to comfort those, damit wir die trösten können, watch this, who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch that, den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet that werden. Comfort is not a feely kind of thing, und dieser Trost hier ist nicht so eine gefühlsmäßige Sache. Ooh. So, deine Situation is so out of control. Wirklich ist so außer Kontrolle geraten. Oh, I feel bad. Und ich fühle so mit dir. The comfort is that I am in control. Sondern der wirkliche Trost ist, dass Gott sagt, ich bin that word die Kontrolle. Comfort means to stand by. Und dieser Trost heißt daneben stehen. I'm with you, I'm in control here. Und dass Gott sagt, ich bin mit dir, ich I'm bin in control. Ich habe die Kontrolle. And as we understand that, und wenn wir das verstehen and live in the fruit of that, und in der Frucht dieses Prinzips and we leben, get it. I get it. Und wir das wirklich verstehen, dass wir sagen, ich verstehe das jetzt, then we can give that to someone else. Dann können wir das auch jemand anderen weitergeben. Let me tell you my story. Okay, lass dir, ich möchte meine Geschichte erzählen. He's in control. Er ist in Kontrolle. Of your situation too. Und auch in Kontrolle deiner just Situation. Haven't seen the fruit yet, but listen to me. Du hast noch nicht die Frucht davon gesehen, hear my story. Aber hör mal zu, was and mir passiert ist. Thank God, and I can thank God. Und dann kannst du Gott dafür danken und ich sowieso. He's in control. Gott hat die Kontrolle. Now he wants to take control of you. Und jetzt möchte er die Kontrolle über dich so haben, you can help change the situation. Damit du die Situation verändern kannst. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven, Vater im Himmel, you are in control. Du bist in Kontrolle. You are sovereign in the heavens above everything. Du bist souverän im Himmel über allem. You know the hairs on our head. Du kennst die Haare auf unserem Haupt. All things work to the good. Und alle Dinge wirken zum Guten. You work all things to the good. Denn du lässt alles zum Guten. You are always at work. Du bist immer dabei an der Arbeit. Maybe there's somebody here today. Und vielleicht ist heute Morgen jemand hier. Maybe you're out of control. Vielleicht ist dein Leben auch außer Kontrolle geraten. Maybe your situation is unbearable. Vielleicht ist deine Situation unerträglich geworden. Which is the truth. Und das ist wirklich so. But God is in control. Aber Gott hat die Kontrolle. Nevertheless. Trotzdem. Can you dare to believe that? Traust du dich, das zu glauben? Take a moment. Nimm dir einen Moment. Think of your situation. Denk an deine Situation. And say to God. Und sag zu Gott. I am daring to believe. Ich getraue mich zu glauben. That you are in control. Dass du die Kontrolle besitzt. I'm daring to believe. Ich traue mich, das jetzt zu glauben. That you want to use me. Ich traue mich zu glauben, dass du mich verwenden möchtest. But you are in control. Aber dass du die Kontrolle hast. Take a moment before the Lord. Nimm dir diesen Moment Zeit vor Gott, vor and dem just Herrn. Enjoy the love of God. Und genieße diese Liebe Gottes. Because he's in control because he loves us. Denn er hat die Kontrolle, weil er uns liebt. Maybe you're here this morning and you don't have a relationship with God. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast aber keine Beziehung zu Gott. You've never experienced his love in your heart. Du hast seine Liebe nie erlebt, erfahren in deinem Herzen. You don't pray to him as your father. Du betest nicht zu ihm als deinem Vater. But that can change this morning. Aber das kann sich heute Morgen ändern. If you put your faith in Jesus Christ, wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, came to earth, der zur Erde kam as God's son, als Sohn Gottes and he died on the cross, und am Kreuz gestorben ist for our sin, für unsere Sünden, was buried, begraben wurde, rose from the grave, und vom Grab wieder auferstanden and is alive today. Und heute lebt. He loves you. Er liebt dich. If you put your faith in him, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt, he will fill you with his life. Dann wird er dich mit seinem Leben erfüllen. He promises it. Und er hat das versprochen. Pray a simple prayer with me. Bitte ein ganz einfaches Gebet mit mir. God, forgive me. Gott, vergib mir. I pray. Ich bitte dich. Cleanse me. Reinige mich. And come into my life. Und komm in mein Leben. Please, in Jesus' name. Bitte. In Jesu Namen. We pray. Bitten wir. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening.